Umberto Eco, Der Name der Rose. Hörspiel in 4 Folgen nach der deutschen Übersetzung von Burkhard Kröber. Hörspielfassung Richard Hay. Musik Peter Zwetkow. 1. Folge: Die Abtei über dem Abgrund. Dem Ende meines sündigen Lebens nahe. Ergraut wie die Welt und in der Erwartung, mich bald zu verlieren im endlosen, formlosen Abgrund der stillen Büstengottheit. Teilhaben schon am immerwährenden Licht der himmlischen Klarheit. Zurückgehalten nur noch von meinem schweren und siechen Körper, in dieser Zelle meines geliebten Klosters zu Melk. Hebe ich nunmehr an, diesem Pergament die denkwürdigen und entsetzlichen Ereignisse anzuvertrauen, deren Zeuge zu werden mir in meiner Jugend einst widerfuhr. Verbatim will ich berichten, was ich damals sah und vernahm, ohne mich zu erkühnen, daraus einen höheren Plan abzuleiten. Vielmehr gleichsam nur Zeichen von Zeichen weitergebend an jene, die nach mir kommen werden, so ihnen der Antichrist nicht zuvorkommt, auf dass es ihnen gelingen möge, sie zu entziffern. Der Herr gewähre es mir in seiner Gnade, ein klares Bild der Ereignisse zu entwerfen, die sich zugetragen in jener Abtei, deren Lage, ja selbst deren Namen ich lieber verschweigen möchte, aus Gründen der Pietät. Es geschah, als das Jahr des Herrn 1327 sich neigte, dasselbe, in welchem der Kaiser Ludwig nach Italien zog, um die Würde des Heiligen Römischen Reiches wiederherzustellen, gemäß den Plänen des Allerhöchsten, und zur Verwirrung des ruchlosen, ketzerischen und simonistischen Usurpators, der damals in Avignon Schande über den heiligen Namen des apostolischen Stuhles brachte. Ich spreche von der sündhaften Seele jenes Jakob von Cahors, den die Gottlosen als Papst Johannes den 22. verehrten. Ich war ein blutjunger Benediktinernovize, damals im Stift zu Melk. Als ich aus der Klosterruhe gerissen ward, denn mein Vater, ein Baron im Gefolge Ludwigs, hielt es für richtig, mich mitzunehmen, auf dass ich die Wunder Italiens sähe und anwesend sei bei der erwarteten Kaiserkrönung in Rom. Indessen beanspruchte die Belagerung Pisas seine militärischen Dienste, und ich nutzte die Zeit, mich ein wenig umzutun in toskanischen Städten. Halb aus Langeweile und halb aus Neugier. Doch dieses freie und regellose Leben ziemte sich nicht, wie meine Eltern meinten, für einen dem kontemplativen Dasein gewidmeten Jüngling. Und so gaben sie mich in die Obhut eines gelehrten Franziskaners, des Bruders William von Baskerville, der sich zu jener Zeit gerade anschickte, eine geheimnisvolle Mission zu erfüllen, die ihn durch eine Reihe berühmter Städte und ehrwürdiger Abteien Italiens führen sollte. So wurde ich sein Adlatus und zugleich sein Schüler und hatte es nicht zu bereuen. Bruder William. William. Was er tatsächlich suchte, wusste ich damals nicht. Und ich weiß es noch heute nicht. Mir scheint fast, er wusste es selber nicht recht. Was ihn antrieb, war wohl einzig sein nimmermüdes Streben nach Wahrheit. Mein lieber Azorn, ich fürchte aber, die Wahrheit ist nie, was sie in einem gegebenen Augenblick zu sein scheint. Mit welcher Mission er beauftragt war, blieb mir während unserer ganzen Reise verborgen. Jedenfalls sprach er mir gegenüber niemals davon. Gewiss versuchte ich, mir aus da und dort aufgeschnappten Fetzen seiner Gespräche mit den Äbten der Klöster, die wir besuchten, ein vages Bild von der Art seines Auftrags zu machen, doch wollte es mir nicht gelingen, bis wir unser Ziel erreichten und in eine Gegend gerieten, die näher zu nennen mir nicht ratsam erscheint, wegen der schrecklichen Dinge, die sich dort zutragen sollten. Immerhin kann ich sagen, dass ihre weltlichen Herren Treue zum Kaiser hielten und dass die dortigen Äbte unseres Ordens sich in gemeinsamer Übereinkunft dem ketzerischen und korrupten Papst widersetzten. Ich werde mich nun nicht mit Personenbeschreibungen aufhalten, denn wie Boetius sagt, nichts ist flüchtiger als die äußere Form. Sie welkt und vergeht wie die Blumen des Feldes beim Anbruch des Herbstes. Und welchen Sinn hätte es, heute etwa von dem Abt Abbo zu sagen, er habe stechende Augen und bleiche Wangen gehabt, wo er doch nun mit seiner ganzen Umgebung zu Staub zerfallen ist. Und des Staubes todkündendes Grau färbt seinen mürben Körper, während allein seine Seele, so Gott will, in einem nie verlöschenden Licht erglänzt. Indessen von Bruder William möchte ich sprechen. Seine physische Erscheinung war so eindrucksvoll, dass sie noch die Aufmerksamkeit des zerstreutesten Beobachters auf sich gezogen hätte. Seine hohe Gestalt überragte die eines gewöhnlichen Mannes, und durch ihre Schlankheit wirkte sie sogar noch größer. Er hatte scharfe, durchdringende Augen, und die schmale, leicht gebogene Nase verlieh seinem Antlitz den Ausdruck einer lebhaften Wachsamkeit, außer in jenen Momenten der Starre, von denen ich noch sprechen werde. Auch sein Kinn verriet einen starken Willen, mochte sein langgezogenes Gesicht, das voller Sommersprossen war, wie man es oft bei Leuten aus dem Inselreich zwischen Hibernia und Northumbria sieht, zuweilen auch Unsicherheit und Verblüffung ausdrücken können. Mit der Zeit begriff ich dann freilich, dass diese scheinbare Unsicherheit in Wirklichkeit bloße Neugier war. Doch anfangs wusste ich wenig von dieser Tugend. Ist Neugier nicht eher eine Leidenschaft der lüsternen Seele? Und hielt sie eher für eine Leidenschaft der lüsternen Seele. Ich war der Ansicht, dass der vernünftige Geist darf sich, nicht an ihr nähren dürfe. Seine Nahrung sei einzig die reine Wahrheit. Einzig die reine Wahrheit ist seine Nahrung, die man von Anfang an kennt. Bruder William, schon ziemlich alt, mindestens 50, bewegte seinen unermüdlichen Körper mit einer Leichtigkeit, die mir selber oft abging. Seine Energie war unerschöpflich, wenn es rasch und gezielt zu handeln galt. Von Zeit zu Zeit aber, gleichsam als hätte sein Lebensgeist Teil an der Gangart des Krebses, wich er zurück in Phasen der Trägheit. Und stundenlang sah ich ihn dann ausgestreckt auf seiner Bettstatt in der Zelle liegen. Bruder William, Bruder William. Keinen Muskel in seinem Gesicht bewegend. Manchmal verbrachte er halbe Tage im Klostergarten und examinierte Pflanzen, als wären sie Chrysoprase oder Smaragde. Und dann wiederum sah ich ihn in der Krypta zwischen den Schätzen herumgehen und einen mit Smaragden und Chrysoprasen besetzten Reliquienschein betrachten, als sei er ein Stechapfelstrauch. Ein andermal verbrachte er einen halben Tag im großen Saal des Skriptoriums und blätterte in Manuskripten, als suche er darin nichts anderes als sein Vergnügen. Während sich um uns die Leichen grausam ermordeter Mönche häuften. Während unseres Aufenthalts in der Abtei sah ich seine Hände denn auch stets bedeckt vom Staub der Bücher, vom Gold der noch frischen Miniaturen oder von gelblichen Substanzen, die er in Severins Hospital berührt hatte. Man mochte meinen, er könne nur mit den Händen denken, was mir eher eines Mechanikus würdig schien. Doch wenn Bruder Williams Hände die zartesten Dinge berührten, etwa gewisse Handschriften mit noch feuchten Miniaturen oder brüchige, vom Zahn der Zeit ganz zerfressene Buchseiten, so besaß er, wie mir schien, eine außerordentliche Feinfühligkeit. Die gleiche, die er im Umgang mit seinen Maschinen bezeugte. Jawohl, mit seinen Maschinen. Trägt in seinem Reisebeutel merkwürdige Instrumente. Denn dieser seltsame Mann trug Instrumente mit sich herum, die er seine wunderbaren kleinen Maschinen nannte. Wunderbare kleine Maschinen, Azon. Sie sind Ausflüsse der Kunst, die ihrerseits die Natur imitiert. Und von dieser reproduzieren sie nicht die Form, sondern die Wirkungsweise. So erklärte er mir mit der Zeit die Funktion der Augengläser, des Astrolabiums und des Magneten. Anfangs freilich fürchtete ich mich. Hexerei. Besser, ich stell mich schlafen. Wenn er in klaren Nächten aufstand, um mit einem seltsamen Dreieck in der Hand die Sterne zu beobachten. Roger Bacon, den ich als meinen Meister verehre, hat uns gelehrt, dass der göttliche Plan sich eines Tages durch die Wissenschaft der Maschinen verwirklichen wird, die eine Magia naturalis et sancta ist. Und Kraft der Natur wird man eines Tages Navigationsinstrumente bauen, dank welcher die Schiffe von einem einzigen Menschen gelenkt übers Meer fahren können. Und sogar wesentlich schneller als jene, die angetrieben werden von Segeln oder von Rudern. Und es wird Wagen geben, Utsine animali moveantur cum impetu inestimabili et instrumenta volantum. Es wird Wagen geben, erklärte er, die so konstruiert sind, dass sie ohne ein Lebewesen mit unermesslichem Schwunge bewegt werden. Und Instrumente zum Fliegen mit einem Menschen, sitzend inmitten von Instrumenten, den Geist darauf gewandt, dass künstliche Flügel die Luft schlagen. Nach Art des fliegenden Vogels. Winzige Instrumente, die ungeheure Gewichte heben. Und Fahrzeuge, mit denen man auf dem Grunde des Meeres fahren kann. Aber wo sind diese Maschinen denn? Sei nicht bekümmert, wenn sie noch nicht existieren. Denn das heißt nicht, dass sie nie existieren werden. Ich sage dir, Gott will, dass sie existieren. Und gewiss existieren sie längst schon in seinem Geist. Auch wenn mein Freund William von Ockham solch eine Existenzweise der Ideen bestreitet. Und nicht, weil wir über die göttliche Natur entscheiden könnten, sondern gerade, weil wir ihr keinerlei Grenze zu setzen vermögen. Aber ist da nicht ein Widerspruch? Selbst heute, da ich nun alt geworden und klüger als damals bin, habe ich immer noch nicht ganz verstanden, wie er so großes Vertrauen in seinen Freund William von Ockham setzen und zugleich immerfort auf die Worte Bacons schwören konnte. Wahrlich, es waren finstere Zeiten, in denen ein kluger Mann sich genötigt sah, Dinge zu denken, die zueinander in Widerspruch standen. Während ich so meinen Lehrmeister jeden Tag besser kennenlernte, in langen Stunden gemeinsamer Wanderschaft durch den Apennin, voller nicht enden wollender Gespräche, erreichten wir schließlich den Fuß des Berges, auf welchem sich die besagte Abtei erhob. Gebe Gott, dass meine Hand nicht zittert, wenn ich nun niederzuschreiben beginne, was dann geschah. Es war ein klarer, spätherbstlicher Morgen gegen Ende November. In der Nacht hat es ein wenig geschneit. Und so bedeckte ein frischer, weißer Schleier, kaum mehr als 2 Finger hoch, den Boden. Noch bei Dunkelheit, gleich nach Laudes, hatten wir talabwärts in einem Dorf die Messe gehört. Dann waren wir aufgebrochen, um beim ersten Tageslicht in die Berge zu gehen. Als wir den steilen Pfad erklommen, der sich die Hänge hinaufwand, sah ich zum ersten Mal die Abtei. Nicht ihre Mauern überraschten mich. Sie glichen den anderen, die ich allerorten in der christlichen Welt gesehen, sondern die Massigkeit dessen, was sich später als das Edificium herausstellen sollte. Es war ein achteckiger Bau, der aus der Ferne zunächst wie ein Viereck aussah. Die höchst vollendete Form, Ausdruck der Beständigkeit und Uneinnehmbarkeit der Stadt Gottes. Seine Südflanke ragte hoch über das Plateau der Abtei, während die Nordmauern unmittelbar aus dem Berghang zu wachsen schienen, gleich schräg im Fels verwurzelten Bäumen. Von unten gesehen schien es geradezu, als verlängerte sich der Felsen zum Himmel, um in einer gewissen Höhe ohne sichtbaren Wandel in Färbung und Stoff zum mächtigen Turm zu werden. Ein Werk von Riesenhand, geschaffen in größter Vertraulichkeit mit Himmel und Erde. 3 Fensterreihen skandierten den Trippelrhythmus des Aufbaus, dergestalt, dass was physisch als Quadrat auf der Erde stand, sich spirituell als Dreieck zum Himmel erhob. Beim Näherkommen sahen wir dann, dass aus der quadratischen Grundform an jeder ihrer 4 Ecken ein 7-eckiger Turm hervorsprang, der jeweils 5 Seiten nach außen kehrte, sodass mithin 4 der 8 Seiten des größten Achtecks in 4 kleinere 7-Ecke mündeten, die sich nach außen als 5-Ecke darstellten. Niemandem wird die herrliche Eintracht so vieler heiliger Zahlen entgehen, deren jede einen erhabenen geistigen Sinn offenbart. 8, die Zahl der Vollendung jedes Vierecks. 4, die der Evangelien. 5, die der Weltzonen. 7, die der Gaben des Heiligen Geistes. Nach Umfang und Form erschien mir der Bau nicht unähnlich jenen gewaltigen Burgen, die ich später im Süden der italienischen Halbinsel sah, Castel Ursino oder auch Castel del Monte. Aber dank seiner uneinnehmbaren Lage wirkte er düsterer noch als jene und war sehr wohl dazu angetan, den Wanderer, der sich ihm nahte, erschauern zu lassen. Dabei konnte ich noch von Glück sagen, dass ich ihn erstmals an einem klaren Herbstmorgen erblickte. Und nicht etwa an einem stürmischen Wintertag. Jedenfalls flößte mir die Abtei alles andere als Gefühle der Heiterkeit ein. Ich empfand bei ihrem Anblick eher ein Schaudern und eine seltsame Unruhe. Und das waren, weiß Gott, keine Fantasiegespinste meiner furchtsamen Seele. Es war vielmehr die korrekte Deutung unzweifelhafter Vorzeichen, dem Fels eingeschrieben seit jenem Tage, da einst die Riesen Hand an ihn legten, bevor noch die Mönche in ihrem vergeblichen Streben sich erkühnten, ihn zum Hüter des göttlichen Wortes zu weihen. Als nun unsere Mulis die letzte Steilkehre erklommen und wir an eine Kreuzung gelangten, an welcher rechts und links 2 Seitenpfade begannen, verharrte mein Meister einen Augenblick und betrachtete aufmerksam die Ränder des Weges, den Weg selbst und die Bäume darüber. Eine Reihe von immergrünen Pinien formte an dieser Stelle so etwas wie ein natürliches Dach, überzogen mit einer dünnen Schneeschicht. Reiche Abtei. Dem Abt gefällt es, glanzvoll in der Öffentlichkeit aufzutreten. Aber woher wisst ihr das? Willkommen, meine Herren! Wundert euch nicht, dass ich mir schon denken kann, wer ihr seid. Denn man hat uns euren Besuch angekündigt. Ich bin Remigius von Varagine, der Zelerat dieses Klosters. Und wenn ihr, wie ich vermute, Bruder William von Baskerville seid, muss der Abt sogleich unterrichtet werden. Du, lauf zurück und melde, dass unser Besuch sich der Einfriedung nähert. Ich danke euch, Herr Zellerer. Und eure Höflichkeit schätze ich umso mehr, als ihr, um mich zu begrüßen, eure Suche unterbrochen habt. Aber macht euch keine Sorgen. Das Pferd ist hier vorbeigelaufen und auf den rechten Seitenpfad abgebogen. Es kann nicht weit kommen. Bei der Müllhalde wird es stehen bleiben. Es ist zu klug, um sich auf den Steilhang zu wagen. Wann habt ihr es gesehen? Wir haben es gar nicht gesehen, nicht wahr, Arzt? Aber wenn ihr Brunellus sucht, so werdet ihr das edle Tier dort finden, wo ich es euch gesagt habe. Brunellus? Woher wisst ihr? Nun, es liegt doch auf der Hand, dass ihr Brunellus sucht. Das Lieblingspferd eures Abtes. 5 Fuß hoch mit prächtigem Schweif. Kleine, runde Hufe, aber sehr regelmäßiger Galopp. Schmaler Kopf, feine Ohren, große Augen. Er ist nach rechts gelaufen, ich sage es euch. Und auf jeden Fall solltet ihr euch beeilen. Oh, wirklich? Nun sag mir aber, wie... Sei still! Dank euch, Bruder William! Sie haben tatsächlich den Rappen gefunden. Nun sag mir endlich, wie habt ihr es angestellt, das alles zu wissen? Mein lieber Arzon, ich schäme mich fast, dir zu wiederholen, was du doch wissen müsstest. Am Kreuzweg zeichneten sich im frischen Schnee sehr klar die Hufspuren eines Pferdes ab, die auf den Seitenpfad zu unserer Linken wiesen. Schön geformt und in gleichen Abständen voneinander lehrten sie uns, dass der Huf klein und rund war. Und der Galopp von großer Regelmäßigkeit, woraus sich auf die Natur des Pferdes schließen ließ und dass es nicht aufgeregt rannte wie ein scheuendes Tier. An der Stelle, wo die Pinien eine Art natürliches Dach bildeten, waren einige Zweige frisch abgeknickt, genau in 5 Fuß Höhe. An einem der Maulbeersträucher, dort, wo das Tier kehrt gemacht haben musste, um den rechten Seitenpfad einzuschlagen, mit stolzem Schwung seines prächtigen Schweifs, befanden sich zwischen den Dornen noch ein paar tiefschwarze Strähnen. Und du wirst mir doch wohl nicht weismachen wollen, du hast nicht gewusst, dass dieser Seitenpfad zur Müllhalde führt. Schließlich hatten wir bereits von der unteren Wegbiegung aus den breiten Strom der Abfälle steil am Hang zu Füßen des Ostturms gesehen, der eine hässliche Spur im Schnee hinterließ. Und wie die Kreuzung lag, konnte der Pfad nur in diese Richtung führen. Gewiss. Aber der schmale Kopf, die feinen Ohren und die großen Augen. Ich weiß nicht, ob der Rappe sie wirklich hat, aber ich bin überzeugt, dass die Mönche es glauben. Wenn das Pferd, dessen Spur ich gesehen, nicht wirklich das Beste wäre im Stall der Abtei, wie erklärst du dir dann, dass nicht nur die Stallburschen nach ihm suchten, sondern der Bruder Zellerer höchstpersönlich? Gut, gut. Aber wieso Brunellus? Möge der Heilige Geist dir etwas mehr Grips in den Kürbis geben, mein Sohn. Welchen Namen hättest du ihm denn sonst gegeben, wenn selbst der große Buridan, der nun bald Rektor in Paris werden wird, keinen natürlicheren wusste, als er von einem schönen Pferd reden sollte? Als er von einem schönen Pferd reden sollte. So war er, mein Herr und Meister. Und seine Erklärung schien mir so evident, dass meine Schmach, nicht von allein darauf gekommen zu sein, rasch wettgemacht wurde durch meinen Stolz, nun teilzuhaben an dieser Erkenntnis, und ich beglückwünschte mich gleichsam selbst zu meinem Scharfsinn. Doch ich, schwatzhafter Greis, verweile zu lange bei Marginalien. Berichtet sei lieber, wie uns der Abt auf der Schwelle des Tors zur Abtei empfing, begleitet von 2 Novizen, die ihm eine goldene Schale mit Wasser reichten. Wie er, als wir von unseren Maultieren stiegen, Bruder William die Hände wusch, ihn umarmte und zum Willkommen auf den Mund küsste, indes der Zellerer sich meiner annahm. Dank euch, Abbot. Ich komme im Namen unseres himmlischen Herrn. Aber zugleich komme ich auch im Namen unseres weltlichen Herrn. Was dieser Brief mit kaiserlichem Siegel... Wie der Bruder Zellerer uns in unsere Unterkünfte führte. Ich sollte jetzt die Abtei beschreiben. Am Torbau, der einzigen Öffnung in der Umfassungsmauer, begann eine von Bäumen gesäumte Allee, die zur Kirche des Klosters führte. Zur Linken dieser Allee erstreckten sich in einem weiten Halbkreis Obst- und Gemüsegärten. Darunter, wie ich später erfuhr, auch der Hortulus Botanicus, begrenzt von zwei flachen Gebäuden, dem Hospital und dem Badehaus. Im Hintergrund, links von der Kirche und durch ein Gräberfeld von ihr getrennt, erhob sich gewaltig das Edificium. Das Nordtor der Kirche öffnete sich zum Südturm des massiven Quaders, der seinen Westturm frontal dem Blick des Besuchers darbot, links mit der Umfassungsmauer verschmelzend und hinter ihr hochgekrönt vom gerade noch sichtbaren Nordturm den steil abfallenden Hang überragend. Rechts von der Kirche, an ihre Südwand gelehnt, gruppierten sich einige Bauten um einen offenen Hof mit Kreuzgang. Ohne Zweifel das Dormitorium, die Wohnung des Abtes und die Unterkünfte der Pilger, zu denen wir nun durch einen lieblichen Garten geleitet wurden. Rechter Hand öffnete sich eine weite Ebene bis zur südlichen Umfassungsmauer, vor welcher wir, soweit die erwähnten Gebäude nicht unseren Blick verstellten, noch eine Reihe flacher Bauten erblickten, Stallungen, Mühlen, Olivenpressen, die Unterkünfte der Laienbrüder und wohl auch die Zellen der Novizen. Dank der Ebenmäßigkeit des Geländes war es den Erbauern dieser heiligen Stätte gelungen, die Vorschriften der korrekten Ausrichtung akkurater noch zu befolgen, als es Honorius Augusto Duniensis oder Wilhelm Durandus je hätten verlangen können. Am Stand der Sonne erkannte ich die genaue Ausrichtung des Kirchenportals nach Westen. Mithin wiesen Chor und Altar nicht minder genau nach Osten. Und die Morgensonne konnte genau im Moment ihres Aufgangs sowohl die Mönche im Dormitorium wecken, als auch das Vieh in den Ställen. Nie habe ich eine schönere und trefflicher angelegte Abtei gesehen. Obwohl ich später in meinem Leben durchaus nach St. Gallen kam und nach Cluny, und nach Fontenay und in andere Abteien, die womöglich noch größer waren als diese, nicht aber so wohl proportioniert. Von allen anderen jedoch unterschied sich diese durch die Massigkeit ihres festungsartigen Edificiums. Auch ohne den geübten Blick eines Baumeisters sah ich sofort, dass dieser Bau wesentlich älter sein musste als die übrigen. Errichtet womöglich zu anderen Zwecken, sodass die restliche Anlage wohl erst in späteren Zeiten hinzugefügt worden war. Freilich derart harmonisch, dass die Ausrichtung des Edificiums sich jener der Kirche aufs Schönste anpasste, beziehungsweise umgekehrt. Wahrlich, unter allen Künsten ist die Architektur in der Tat diejenige, die am kühnsten trachtet, in ihrem Rhythmus jene Ordnung des Universums wiederzuspiegeln, welche die alten Kosmos nannten, was so viel heißt wie prachtvoll geschmückt. Gleicht sie doch einem prächtigen Tier, das wir staunend bewundern auf der Vollendung und herrlichen Proportion seiner Glieder. Und gelobt sei der Herr, unser Schöpfer, der, wie Augustinus lehrt, alles so trefflich eingerichtet in Zahlen, Gewichten und Maßen. Die Mönche brachten uns Wein und Käse, Oliven, Brot und süße Rosinen in die Zelle, die wir uns für den ersten Tag und die erste Nacht noch teilen mussten. Danach sollte ich eine eigene Unterkunft erhalten. Es war noch früh am Tag, aber ich fühlte mich sehr müde. Und da auch mein Meister erschöpft und ruhebedürftig schien, rollte ich mich auf den mir zugewiesenen Strohsack in einer länglichen Nische der Zellenwand und zog mir die Decke über den Kopf. Wäre jemand hereingekommen, er hätte mich für ein lebloses Bündel halten können. Und das tat denn wohl auch der Abt, als er um die dritte Stunde in unsere Zelle trat. Es war wohl zu erwarten von einem Mann, dem der Ruf so großer Klugheit vorausgeht. Ich habe einen Brief vom Abt in Farfa erhalten. Er schreibt von eurer Mission im Auftrag des Kaisers. Auch dass ihr in England... Im Halbschlaf hörte ich den Anfang des Gespräches. Und dann, als ich hellwach wurde, konnte ich jedes Wort verfolgen. Ohne arg List und böse Absicht. Denn es wäre, nachdem ich nun einmal aufgewacht war, gewiss unhöflicher gewesen, mich dem Besucher plötzlich zu offenbaren, als in Demut still zu verharren, wie ich es tat. Sehr gefreut hat es mich zu erfahren, dass ihr euch in zahlreichen Fällen für die Unschuld des Angeklagten entschieden habt. Gewiss glaube ich, und in diesen schlimmen Zeiten mehr denn je, an die Präsenz des Bösen in allen menschlichen Dingen. Aber ich glaube auch, dass der Böse oft über Umwege tätig wird. Und ich weiß, dass er seine Opfer dazu zu bringen vermag, ihre Untaten so zu vollführen, dass die Schuld auf einen Gerechten fällt. Wobei es ihm dann ein besonderes Vergnügen ist, den Gerechten anstelle des Succubus brennen zu sehen. Leider sind viele Inquisitoren bemüht, ihren Eifer unter Beweis zu stellen und dem Angeklagten um jeden Preis ein Geständnis zu entlocken, weil sie meinen, ein guter Inquisitor sei nur, wer jeden Prozess mit einem Schuldspruch beendet. Auch Inquisitoren können Werkzeuge des Teufels sein. Schon möglich, denn die Pläne des Allerhöchsten sind unerforschlich. Doch liegt es mir fern, auch nur den Schatten eines Verdachts auf so wohlverdiente Männer zu werfen. Im Gegenteil. Ich wende mich heute an euch als einen von ihnen. In dieser Abtei ist nämlich etwas geschehen, das die Aufmerksamkeit und den Rat eines Mannes von eurem Scharfsinn und eurer Umsicht erheischt. Von eurem Scharfsinn, um es aufzuklären, und von eurer Umsicht, um es hernach gegebenenfalls wieder gnädig zuzudecken. Denn oft kommt man nicht umhin, die Schuld eines Mannes herauszufinden, der ein Vorbild an Heiligkeit sein sollte, aber dabei so vorzugehen, dass man den Grund des Übels beseitigen kann, ohne den Schuldigen damit der öffentlichen Verachtung preiszugeben. Wenn ein Hirte fehlgeht, muss er von den anderen Hirten isoliert werden. Aber wehe, wenn die Herde an ihren Hirten zu zweifeln begönne. Ich verstehe. Deswegen bin ich der Meinung, dass Fälle, die den Fehltritt eines Hirten betreffen, stets nur Männern wie euch anvertraut werden sollten. Männern, die nicht nur Gut und Böse zu unterscheiden wissen, sondern auch opportun und nicht opportun. Auch wenn ihr jene noble Tätigkeit aufgegeben habt und euch nun mit anderen delikaten Fragen beschäftigt. Ich würde mich gern mit dem beschäftigen, was euch quält, wenn ihr mir sagen wolltet, um was es geht. Der Abt begann nun umständlich und mit großer Vorsicht in der Wahl seiner Worte von einem seltsamen Vorfall zu berichten, der sich wenige Tage vor unserer Ankunft zugetragen und, wie er sagte, große Unruhe unter den Mönchen ausgelöst habe. Wenn hier davon die Rede sein solle, so im Wissen, dass William ein großer Kenner der menschlichen Seele und der Wege des Bösen sei. Und daher in der Hoffnung, dass er vielleicht einen Teil seiner kostbaren Zeit damit verbringen möge, Licht zu bringen in eine sehr dunkle und schmerzliche Sache. Vorgefallen sei nämlich, dass Bruder Adelmus von Otranto, ein Mönch von noch jungen Jahren, aber gleichwohl schon bekannt als exzellenter Miniaturenmaler, der die Manuskripte der Klosterbibliothek mit wunderbaren Vignetten zu schmücken pflegte, eines Morgens von einem Ziegenhirten tot auf dem Grunde der Schlucht unter dem Ostturm des Edifiziums gefunden worden sei. Da die anderen Mönche ihn während der Komplett im Chor noch gesehen, nicht aber mehr bei der Frühmette, müsse er wohl in den dunkelsten Stunden der Nacht in die Tiefe gestürzt sein. Es sei eine stürmische Nacht gewesen. Eisige Schneeflocken, hart wie Hagelkörner, seien von einem scharfen Nordwind durch die Luft gewirbelt worden. Durchnässt von Schnee, der erst getaut und dann zu Eisklumpen gefroren sei, habe man schließlich die Leiche des Unglücklichen am Fuße des Steilhangs gefunden, aufgeschürft von den Felsvorsprüngen, über die er hinabgestürzt. Ein elender und schlimmer Tod. Gott möge sich seiner erbarmen. Wegen der vielen Stöße, die der Körper offensichtlich beim Sturz erlitten, sei es nicht leicht gewesen, den Punkt zu bestimmen, von dem er gefallen sein musste. Sicher aber aus einem der Fenster, die sich in drei Reihen an drei Seiten des großen Turmes zum Abgrund öffneten. Wo habt ihr den Toten begraben? Auf dem Friedhof natürlich. Ihr habt ihn vielleicht gesehen. Er erstreckt sich neben dem Garten von der Nordseite der Kirche zum Edificium. Ich verstehe und begreife nun euer Problem. Wenn der Ärmste, Gott behüte, Selbstmord begangen hätte, denn es war ja kaum anzunehmen, dass er aus Versehen hinuntergefallen ist, so hättet ihr am folgenden Morgen eins dieser Fenster offen vorfinden müssen. Aber ihr fandet sie alle wohl verschlossen. Und vor keinem von ihnen fanden sich Wasserspuren. Wer hat euch das gesagt? Ihr selbst. Wäre ein Fenster offen gestanden, so hättet ihr doch gleich angenommen, dass der Unglückliche sich hinabgestürzt haben musste. Nach dem, was ich von außen sehen konnte, handelt es sich um große Fenster mit Butzenscheiben. Und Fenster dieser Art öffnen sich in Mauern solcher Stärke gewöhnlich nicht von allein. Hättet ihr also eines von ihnen offen gefunden, so wäre euch, da auszuschließen war, dass der Unglückliche sich hinausgebeugt und dabei das Gleichgewicht verloren hatte, nur der Gedanke an Selbstmord geblieben. Und in diesem Falle hättet ihr ihn nicht in geweihter Erde begraben. Da ihr ihn aber christlich begraben habt, müssen die Fenster geschlossen gewesen sein. Und da sie geschlossen waren und mir noch nie, nicht einmal in Hexenprozessen, ein sündhaft aus dem Leben Geschiedener begegnet ist, dem Gott oder der Teufel es gestattet hätten, aus der Tiefe wieder heraufzuspringen, um die Spuren seiner sündigen Tat zu verwischen, liegt es auf der Hand, dass der vermeintliche Selbstmörder wohl in Wahrheit eher gestoßen worden sein muss, sei es von der Hand eines Menschen oder von der eines Dämons. Und nun fragt ihr euch, wer das gewesen sein mag, der den armen Bruder Adelmus, ich will nicht sagen hinuntergestürzt, aber doch mindestens irgendwie seines Willens beraubt und dann vielleicht in betäubtem Zustand auf das Fenstersims gehieft haben könnte. Und ihr seid bestürzt, weil offenbar eine böse Macht, sei sie natürlich oder übernatürlich, nun in der Abtei umgeht. So ist es. Aber woher wisst ihr, dass wir unter keinem Fenster Wasserspuren fanden? Weil ihr mir gesagt habt, dass in jener Nacht ein heftiger Nordwind tobte. Folglich konnte das Wasser nicht gegen Fenster gedrückt werden, die sich nach Osten öffnen. Wahrlich, man hat mir noch nicht genug berichtet von eurem Scharfsinn. Ihr habt recht, es war tatsächlich kein Wasser da. Und nun weiß ich auch, warum. Es hat sich alles so zugetragen, wie ihr sagt. Versteht ihr jetzt meine Besorgnis? Es wäre schon schlimm genug, wenn einer meiner Mönche sich mit der schrecklichen Sünde des Suizids befleckt hätte, aber ich habe Grund zu der Annahme, dass ein anderer von ihnen sich mit einer mindestens ebenso schrecklichen Sünde befleckt hat. Und wenn es nur das wäre. Wieso meint ihr, es müsse einer der Mönche gewesen sein? In eurer Abtei leben doch auch zahlreiche andere Menschen. Stallburschen, Ziegenhirten, Knechte. Die Sache hat sich im Edificium zugetragen. Im Edificium befinden sich, wie ihr vielleicht schon wisst, zwar unten die Küche und das Refektorium, aber in den beiden Obergeschossen das Skriptorium und die Bibliothek. Nach dem Abendmahl wird das ganze Gebäude geschlossen und eine strenge Regel verbietet jedem, es zu betreten, auch den Mönchen. Aber? Ich halte es für ausgeschlossen, ganz und gar ausgeschlossen, versteht ihr, dass einer der Knechte den Mut aufbrächte, das Edificium nachts zu betreten. Sagen wir, sie hätten viel zu große Angst. Wisst ihr, manchmal müssen Verbote für die Laien mit einer gewissen Drohung unterstrichen werden. Etwa mit der Voraussage, dass dem Ungehorsamen etwas Schreckliches widerfahren könnte. Etwas Übernatürliches, selbstverständlich. Als ihr eben von der Möglichkeit eines Mordes sprach, sagtet ihr, und wenn es nur das wäre, was meintet ihr damit? Sagte ich das? Naja, man tötet nicht ohne einen Grund, wie pervers er auch sein mag. und ich zittere bei dem Gedanken an die Perversität der Gründe, die einen Mönch dazu bewegen können, einen Mitbruder umzubringen. Das meinte ich. Sonst nichts? Nichts, was ich euch sagen könnte. Meint ihr damit nichts, was ihr mir sagen dürftet? Ich bitte euch, Bruder William, Frater William. Eris sacerdos in eterno. Danke. Oh mein Gott, Sie rühren an ein schreckliches Geheimnis, meine beiden unvorsichtigen Herren. Der eine von Angst getrieben und der andere von Neugier. Wiewohl erst Novize und noch auf dem Wege zu den Mysterien des heiligen Priesteramtes, begriff ich, dass der Abt offenbar etwas wusste, was er unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses erfahren hatte. Etwas besonders Schlimmes und Sündhaftes, das mit dem tragischen Ende des Mönches Adelmus zu tun haben könnte. Und das war vielleicht auch der Grund, warum er nun Bruder William bat, ein Geheimnis aufzudecken, das er ahnte, aber niemandem offenbaren durfte. Wobei er hoffte, mein scharfsinniger Meister werde Kraft seines Verstandes erhellen, was er, der Abt, Kraft des hehren Gebotes der Barmherzigkeit, im Dunkeln lassen musste. Also gut. Darf ich den Mönchen Fragen stellen? Ihr dürft. Kann ich mich frei bewegen in der Abtei? Ich gebe euch die Erlaubnis. Werdet ihr mir die Aufgabe Coramonachis übertragen? Noch heute Abend. Gut, aber ich werde sofort beginnen, noch ehe die Mönche wissen, mit welcher Aufgabe ihr mich betraut habt. Ich wollte ohnehin schon seit langem, und das ist nicht der letzte Grund meines Besuches hier, eure Bibliothek besichtigen, von der man bewundernd in allen Klöstern spricht. Ihr könnt euch frei in der ganzen Abtei bewegen, wie ich gesagt habe, nicht aber im Obergeschoss des Edifiziums, nicht in der Bibliothek. Warum nicht? Ich hätte es euch vorher erklären sollen, aber ich dachte, ihr wüsstet es schon. Unsere Bibliothek ist nicht wie die anderen. Ich weiß, dass sie mehr Bücher als jede andere Bibliothek der Christenheit hat. Ich weiß, dass verglichen mit euren Beständen diejenigen der Abteien von Bobbio oder Pomposa, von Cluny oder Fleury eher dem Spielzimmer eines Kindes gleichen, das gerade lesen zu lernen beginnt. Ich weiß, dass die 6000 Codices, derer sich Novalesa vor mehr als einem Jahrhundert rühmte, im Vergleich zu den euren wenig sind. Und vielleicht befinden sich viele von jenen nun hier. Ich weiß, dass eure Abtei das einzige Licht ist, das die Christenheit den 36 Bibliotheken von Bagdad, den 10.000 Handschriften des Wesirs Ibn al-Alkami entgegenzusetzen hat. Aber was hat das alles damit zu tun, dass man die Bibliothek nicht besichtigen darf? Bis das Jahrtausend endgültig zerfällt und jene Bestie im Wunder, die wir Antichrist nennen, zum vollen, wenn auch nur kurzen Triumph gelangt, ist es unsere Aufgabe und Mission, den Schatz der christlichen Welt zu wahren und das Wort Gottes zu hüten, wie er es den Propheten und Aposteln offenbarte, wie es die Väter getreu wiederholten, ohne ein Jota zu ändern. Und wie es in den Schulen ausgelegt wurde, mag sich heute auch in den Schulen die Schlange der Hoffart, des Neides und der Unvernunft einnisten. Seht, Bruder William, um das große und heilige Werk zu verrichten, das diese Mauern krönt, haben gottesfürchtige Männer jahrhundertelang arbeiten müssen. Und während der ganzen Zeit haben sie eherne Regeln befolgt. Die Bibliothek ist nach einem Plan entstanden, der allen Beteiligten dunkel geblieben ist in all den Jahrhunderten. Keiner der Mönche war und ist je befugt, ihn zu kennen. Allein der Bruder Bibliothekar weiß um das Geheimnis. Er hat es von seinem Vorgänger erfahren und gibt es vor seinem Tode weiter an seinen Adlatus, damit, falls ein plötzlicher Tod ihn heimsucht, die Bruderschaft nicht dieses kostbaren Wissens beraubt wird. Doch beider Lippen sind durch das Geheimnis versiegelt. Allein der Bibliothekar hat das Recht, sich im Labyrinth der Bücher zu bewegen. Er allein weiß, wo die einzelnen Bände zu finden sind und wohin sie nach Gebrauch wieder eingestellt werden müssen. Er allein ist verantwortlich für ihre sachgemäße Erhaltung. Die anderen Mönche arbeiten im Skriptorium und haben nur Einsicht in das Verzeichnis der Bücher. Aber ein Verzeichnis besagt oft wenig. Und allein der Bibliothekar kann aus der Signatur eines Buches und aus dem Grad seiner Unzugänglichkeit ersehen, welche Art von Geheimnis, von Wahrheit oder von Lüge es enthält. Ihr allein entscheidet, zuweilen nach Rücksprache mit mir, ob, wann und wie es dem Mönche, der es bestellt hat, auszuhändigen ist. Denn nicht alle Wahrheiten sind für alle Ohren bestimmt. Nicht alle Lügen sind sofort als solche erkennbar für eine fromme Seele. Und schließlich sollen die Mönche im Skriptorium eine genau definierte Arbeit tun, wozu sie bestimmte Bücher lesen müssen. Die anderen gehen sie nichts an. Und sie sollen nicht jedem Anflug von Neugier nachgeben, der sie plötzlich packen mag, sei es aus Schwäche des Geistes oder aus Hochmut oder aufgrund einer teuflischen Einflüsterung. Demnach gibt es in eurer Bibliothek auch Bücher, die Lügen enthalten. Scheusale existieren, weil sie Teil des göttlichen Plans sind. Und selbst in den schrecklichsten Fratzen offenbart sich die Größe des Schöpfers. So existieren gleichfalls als Teil des göttlichen Plans auch die Bücher der Magier, die Kabalen der Juden, die Fabeln der heidnischen Dichter und die Lügen der Ungläubigen. Stets war es die feste und heilige Überzeugung der Gründer und Hüter dieser Abtei, dass auch in den Lügenbüchern ein Abglanz der göttlichen Weisheit vor den Augen des kundigen Lesers aufscheinen kann. Und darum enthält die Bibliothek auch diese Bücher. Doch aus dem gleichen Grunde, versteht ihr, darf sie nicht von jedermann betreten werden. Demnach betritt also außer diesen beiden Personen niemand das Obergeschoss des Edifiziums. Niemand darf es, niemand kann es. Niemand hätte, selbst wenn er es wollte, Erfolg. Die Bibliothek verteidigt sich selbst. Unergründlich wie die Wahrheit, die sie beherbergt, trügerisch wie die Lügen, die sie hütet, ist sie ein geistiges Labyrinth und zugleich ein irdisches. Kämt ihr hinein, ihr kämt nicht wieder heraus. Dies mag euch genügen. Ich muss euch bitten, euch an die Regeln dieser Abtei zu halten. Gleichwohl haltet ihr es für möglich, dass Adelmus aus einem der Fenster des Obergeschosses gestürzt sein könnte. Wie soll ich seinen Tod untersuchen, wenn ich den Ort nicht sehen darf, an dem die Geschichte seines Todes möglicherweise begonnen hat? Verehrtester Bruder William, einem Manne, der meinen Rappen Brunellus beschreiben konnte, ohne ihn je gesehen zu haben, und der den Tod des Adelmus zu schildern vermochte, obwohl er so gut wie nichts darüber wusste. Einem solchen Mann wird es kaum schwer fallen, in seine Gedankenorte mit einzubeziehen, zu denen er keinen Zutritt hat. Wie ihr wollt. Ein letztes noch. Wie steht es mit Hubertin? Er ist hier, er erwartet euch. Ihr findet ihn jederzeit in der Kirche. Ist er alt geworden? Seit wann habt ihr ihn nicht gesehen? Seit vielen Jahren. Er ist müde geworden. Er hat sich weit von den Dingen der Welt entfernt. 68 Jahre ist er alt. Aber ich glaube, sein Geist ist jung geblieben. Was ist das? Nichts. In dieser Jahreszeit werden die Schweine geschlachtet. Die Metzger tun ihre Arbeit. Nicht dies ist das Blut, mit dem ihr euch beschäftigen sollt. Bevor wir die Kirche betraten, traf mich unter dem Portal im Licht der blassen Novembersonne wie ein Schlag die stumme Rede der bebilderten Fassade und stürzte mich tief in eine Vision, von der meine Zunge noch heute nur stammelnd zu berichten vermag. Ich sah einen Thron, der gesetzt war im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Er. Und der da saß, war streng und erhaben anzusehen. Die weit geöffneten Augen blickten funkelnd auf eine ans Ende ihrer irdischen Tage gelangten Menschheit. Und ich vernahm eine mächtige Stimme wie eine Posaune. Und ich sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch. Und eben dies tue ich nun. Und ich sah 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen des Menschen Sohne gleich, angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Haupt und Haar weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Augen wie eine Feuerflamme und Füße gleich Messing, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen und 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ein scharfes, zweischneidiges Schwert und eine Tür aufgetan im Himmel, und der da saß, anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda, und ein Regenbogen um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd, und vom Thron her Blitze und Donner. Und der da saß, hatte in seiner Hand eine scharfe Sichel und rief mit gewaltiger Stimme: Schlag an mit deiner Sichel und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Reif ist die Ernte der Erde. In diesem Augenblick wusste ich, dass meine Vision von nichts anderem sprach als von dem schlimmen Geschehen in dieser Abtei, wie wir es erfahren hatten von den zögernden Lippen des Abtes. Penitentiagite! Siehe, Draco Venturus est am fressen Anima tua! Und ich vernahm eine weitere Stimme. Aber diesmal kam sie von hinten und war eine andere, eine irdische Stimme von dieser Welt. Und auch William, der wie ich bis zu diesem Moment in Kontemplation versunken gewesen war, drehte sich nach ihr um. Penitentiagite! Grindig, kahl, hässlich, hässlich. Schwarze Zähne, wulstig, Narbe. Lamorts! Es supernos. Prego, das Vater unser komm, a liberarnos vom Übel, de todas le peccata. Oh. Euch gefeit wohl, ist da negromantia de Domini nostri Jesu Christi. Et anco joames dols e placermes dolors. Cave, el diabolo, semper maguaita e malpixter und stichter el diabolo per addentarme le carcania. Aber Salvatore non est incipiens, no, no, no, Salvatore weiß Bescheid. Et aqui, bonum monasterium, hier lebst du gut, se tu priega dominum nostrum. Et del resto valet un figo secco. Amen. Oder. Warum hast du Penitentiagite gesagt? Domine frate magnificentissimo, Jesus Venturus est. Und die Menschen müssen doch facere penitentia, oder? Kommst du aus einem Minoritenkloster? No capito. Hast du Bekanntschaft gemacht mit den sogenannten Apostler? Vade, retro. Was habt ihr ihn gefragt? Ich sag's dir später. Lass uns jetzt in die Kirche gehen, zu Hubertin. Es war kurz nach der 6. Stunde. Die Sonne stand bleich im Westen und erhellte das Kircheninnere nur durch ein paar schmale Fenster. Ein dünner Strahl traf gerade noch den Hochaltar und ließ den Baldachin in einem goldenen Schimmer erglänzen. Die Seitenschiffe lagen in tiefem Schatten. Im linken Seitenschiff, nahe der Kapelle vor dem Altar, stand eine zierliche Säule, darauf eine steinerne Mutter Gottes, geformt im modernen Stil. Die Lippen umspielt von einem unbeschreiblichen Lächeln. Der Leib vortretend, das Kind im Arm, gekleidet in ein anmutiges Gewand mit feinem Korsett. Zu Füßen der Säule lag, im Gebet versunken, ein Mann in der Tracht des Cluniazenserordens. Aufgeschreckt durch das Geräusch unserer Schritte hob er den Kopf. Es war der Kopf eines Greises, bartlos und kahl, die Augen groß und hellblau, die Lippen dünn und rot, die Haut schneeweiß und faltig um einen knochigen Schädel hängend, als handle es sich um eine in Milch konservierte Mumie. Die weißen Hände mit ihren langen und schmalen Fingern vervollständigten den Eindruck eines welken, im zarten Alter dahingerafften Mädchens. Sein Blick schien zunächst verwirrt, als hätten wir ihn in einer ekstatischen Vision gestört. Doch plötzlich erhellten sich seine Züge. Er stand mit Mühe auf. William. Mein liebster Bruder William. Wie lange habe ich dich nicht gesehen? Aber ich erkenne dich wieder. Wie viele Jahre, wie viele Prüfungen hat uns der Herr auferlegt. Erzähl von dir. Was hast du getan in all der Zeit? Wie lange ist es her? 18 Jahre. Ich bin in meine Heimat zurückgekehrt und habe in Oxford meine Studien fortgesetzt. Die Natur studiert. Die Natur ist gut. Denn sie ist Gottes Schöpfung. Und Gott muss gut sein, wenn er die Natur geschaffen hat. Ich habe viele kluge Freunde getroffen. Dann habe ich Marsilius kennengelernt. Mich interessierten seine Ideen über das Reich und das Volk und über ein neues Gesetz für die irdische Herrschaft. Und so geriet ich in jene Gruppe unserer Mitbrüder, die den Kaiser berät. Aber das weißt du ja, ich habe es dir geschrieben. Und als ich dann eines Tages in Bobbio erfuhr, dass du hier Unterschlupf gefunden hast, jauchzte mein Herz. Denn ich hatte dich für verschollen gehalten. Nun, da du hier bist, kannst du uns sehr behilflich sein, wenn Michael in ein paar Tagen eintrifft. Ich kann kaum mehr sagen als das, was ich bereits vor 5 Jahren in Avignon sagte. Wer wird die Position der Kurie vertreten? Ich meine, wer von den Harten? Aus den Briefen, die ich erhalten habe, schließe ich auf Lorenz de Coalcon. Ein tückischer Mensch. Jean Dano. Ein durchtriebener Theologe. Das wird was geben. Ja, ich glaube, wir werden uns gut amüsieren. Nie weiß ich, wann ihr Engländer etwas im Ernst sagen, wann ihr Scherz. Ich sehe nichts Amüsantes in einer so folgenschweren Begegnung. Es geht schließlich um das Überleben des Ordens. Welcher der deine ist. Und im Innersten auch der meine. Aber ich werde Michael von Cesena beschwören, nicht nach Avignon zu gehen. Johannes will ihn dort haben, er sucht ihn. Lädt ihn allzu beharrlich ein. Hütet euch vor diesem alten französischen Fuchs. O Herr, in welche Hände ist deine Kirche gefallen? Verwandelt in eine Dirne im Luxus verweichlicht, suhlt sie sich in Wollust wie eine Schlange im Sonnenglas. Von der schlichten Reinheit des Stalles zu Bethlehem, Holz wie hölzern das Lignum Vitae des Kreuzes war, zu den Bacchanalien in Stein und Gold. Siehe, auch diese Abtei ist nicht frei davon. Hast du das Portal gesehen? Dem Hochmut der Bilder vermag man sich nicht zu entziehen. Sehr nahe schon sind die Tage, da der Antichrist kommen wird. Und ich fürchte mich, William. Seine Statthalter sind bereits da, von ihm ausgesandt, wie Christus seine Jünger aussandte in die Welt. Sie verderben die Städte Gottes, verführen mit List, Heuchelei und Gewalt. Es ist Zeit, dass der Herr seine Diener aussendet, Elias und Enoch. Die er am Leben erhielt, im irdischen Paradies, auf das sie kommen, die neue Zeit zu verkünden, im Herrenkleid und Buße zu predigen, mit dem eigenen Beispiel und mit dem Wort. Sind wir nicht schon gekommen, Hubertin? Wir Franziskaner. Aber wir haben noch nicht gewonnen. Und über ein kleines wird der Antichrist voller Wut befehlen, Enoch und Elias zu töten, ihre Leichen hinzuwerfen, auf dass ein jeder sie sehe und sich fürchte. So wie man mich töten wird. Du weißt es. Der Abt Joachim hat die Wahrheit gesprochen. Wir befinden uns in der 6. Ära der Menschengeschichte, in welcher erscheinen werden 2 Antichristen, der mystische Antichrist und der wirkliche. Aber wenn dies die Verheißungen sind, wird auch der Papa Angelicus sicher kommen. So sei es, Hubertin. Wenn auch von deinem Papa Angelicus sprach auch Fra Dolcino. Nie wieder darfst du den Namen dieser Schlange aussprechen. Er hat die Worte Joachims von Fiore besudelt, er hat sie zur Quelle von Tod und Verderben gemacht. Er war der Abgesandte des Antichristen. Wenn es sie einen gab. Dass du so reden kannst, William, liegt nur daran, dass du in Wahrheit nicht an das Kommen des Antichrist glaubst. Deine Lehrer in Oxford haben dich stets nur gelehrt, die Vernunft zu verehren. Und dabei sind die prophetischen Kräfte deines Herzens verdorrt. Du irrst, Dubertin. Am meisten unter meinen Lehrern verehre ich den großen Roger Bacon. Der sich eitlen Träumen über Flugmaschinen hingab. Mein lieber William, du weißt, dass ich dich liebe, dass ich dir vertraue. Züchtige deine Intelligenz. Lerne zu weinen über die Wunden des Herrn. Wirf deine Bücher weg. Ich werde nur eines behalten. Das dein. Na, von einem Engländer. Hüte dich vor der Abtei. Dieser Ort gefällt mir nicht. Ich möchte ihn besser kennenlernen. Du bist unverbesserlich. Ach, das Übel, William. Auch hier geht es um. Auch hier in diesen geweihten Mauern. Ich weiß, der Abt hat es mir gesagt. Und mich sogar gebeten, ihm bei der Aufklärung behilflich zu sein. Dann suche. Forsche, spähe mit Luchsaugen in zwei Richtungen. Wollust und Hoffart. Wollust? Ja, Wollust. In diesem Jungen, der nun tot ist, war etwas Weibisches und also Teuflisches. Er hatte die Augen eines Mädchens, das Verkehr mit dem Inkubus sucht. Aber ich sage auch Hoffart. Die Hoffart des Geistes in diesem Kloster, das sich so sehr dem Stolz des Wortes und der Illusion des Wissens hingibt. Wenn du etwas weißt, dann hilf mir. Ich weiß nichts. Nichts. Übrigens, wer ist jener Mönch, der das Aussehen einer Bestie hat und die Sprache Babels spricht? Salvatore? Ich glaube, den hat die Abtei mir zu verdanken. Den und den Zellerar. Als ich damals die franziskanische Kutte ablegte, ging ich für einige Zeit zurück in mein altes Konvent von Casale. Und dort fand ich eine Reihe verängstigter Brüder, denen man vorwarf, sie seien Spiritualen meiner Sekte, wie man sich auszudrücken beliebte. Ich setzte mich für sie ein und erreichte, dass sie ebenfalls den Orden verlassen durften. Zwei von ihnen, Salvatore und Remigius, fand ich dann hier, als ich vor einem Jahr in diese Abtei kam. Salvatore, ja. Er sieht wirklich wie eine Bestie aus, aber er ist sehr dienstbeflissen. Ich hörte ihn Penitenziagite sagen. Nein. Ich kann es nicht glauben. Du weißt doch, wie diese Leinbrüder sind. Leute vom Land, die vielleicht einen Wanderprediger hörten und die nicht wissen, was sie danach plappern. Salvatore hat andere Laster, ist ein gefräßiges Naschmaul und Lüster. Aber niemals verstößt er gegen die Rechtgläubigkeit. Nein. Das Übel dieser Abtei ist ein anderes. Suche es lieber in denen, die zu viel wissen. Nicht in denen, die unwissend sind. Errichte nicht auf einem einzigen Wort dein ganzes Verdachtsgebäude. Das würde ich niemals tun. Ich habe das Amt des Inquisitors aufgegeben, um genau das zu vermeiden. Aber ich achte gern auf die Worte und denke gelegentlich darüber nach. Du denkst zu viel nach, lieber William. Und du, mein Junge, hüte dich davor, dem schlechten Beispiel deines Meisters zu folgen. Das Einzige, worüber man nachdenken muss, und dessen werde ich mir an meinem Lebensabend bewusst, ist der Tod. Als wir die Kirche verließen, hatte ich noch immer Hubertins Worte im Sinn. Und mir schwirrte der Kopf, wie er mir jetzt wieder schwirrt, wenn ich daran denke. Hubertin, er ist ein seltsamer Mann. Ein feuriger Geist. Und er brennt in der Liebe zu Gott wie im Hass auf das Böse. Ich verstehe nicht. Ich will damit sagen, dass zwischen dem Feuer der Seraphim und dem Feuer Luzifers nur ein geringer Unterschied ist. Hubertine hätte leicht einer von den Heretikern werden können, die er verbrennen ließ. Und ebenso leicht ein Kardinal der Heiligen Römischen Kirche. Er ist beiden Perversionen sehr nahe gekommen. Wenn ich mit ihm spreche, habe ich immer den Eindruck, dass die Hölle nichts anderes ist, als das Paradies von der anderen Seite betrachtet. Von welcher Seite? Ja, du hast recht. Es fragt sich, ob es überhaupt Teile gibt. Und es fragt sich, ob es ein Ganzes gibt. Ich fühle wieder die Verwirrung jenes ersten Tages in der Abtei. Wen trafen wir vor der Kirche? Den Bruder Glaser? Oder gingen wir gleich ins Skriptorium? Ich heiße Severin von St. Emmeram. Den Bruder Botanicus, richtig. Dem die Pflege der Bäder, des Hospitals und der Gärten oblag. Gern stehe ich euch zu Diensten. Und den mein Meister sofort in ein Fachgespräch über die Heilwirkung verschiedener Kräuter zog. Und welche von ihnen beispielsweise schlimme Visionen erzeugen könnten. Du weißt nicht zufällig, ob Adelmus Visionen hatte? Ich hüte die gefährlichen Kräuter sehr sorgfältig. Visionen im Allgemeinen? Wie? Nun, ich dachte, ein Mönch, der sich zur Nachtzeit im Edificium herumtreibt, wo dem Eindringling zu verbotener Stunde, wie der Abt mir andeutete, gewisse entsetzliche Dinge widerfahren können. Nun ja, ich meinte, er könnte teuflische Visionen gehabt haben, die ihn dazu trieben, sich in den Abgrund zu stürzen. Ich begebe mich selten in das Skriptorium, nur wenn ich ein bestimmtes Buch brauche. Ich habe meine Herbarien im Hospital. Aber Adelmus war sehr vertraut mit Jorge, mit Venantius und natürlich mit Berengar. Berengar? Und wieso natürlich? Berengar von Arundel, der Adlatus des Bibliothekars. Sie waren Altersgenossen, sie waren zusammen Novizen gewesen. Es war also nur normal, dass sie manches miteinander zu besprechen hatten. Das wollte ich sagen. Ach so, das wolltest du sagen. Würdest du uns jetzt zum Edificium führen? Und erleichtert führte uns Severin hinüber zum Edificium. Vorbei an der Küche, wo Fische gekocht und ein Gemüseauflauf vorbereitet wurden. Vorbei am Refektorium über einen Innenhof mit glühendem Backofen. Warfen einen Blick auf die Tenne hinter der Küche mit den flachen Ställen für die Pferde, die Schweine, die Rinder und Hühner. Wo einige Männer damit beschäftigt waren, in einem großen Bottich das Blut der frisch geschlachteten Schweine zu rühren, gingen zurück zum Refektorium, durchquerten es und stiegen über eine breite Treppe hinauf ins Skriptorium. Dabei prüfte mein Meister unauffällig die Fenster von Refektorium und Treppe. Ach, dieser herrliche, trotz Novembernachmittag, lichtdurchflutete Saal. Etwa 30 Mönche mochten hier arbeiten, jeder vor einem Fenster. Die hellsten Plätze waren den Restauratoren, den erfahrenen Miniaturenmalern und den Kopisten vorbehalten. Jeder Tisch hatte alles, was man zum Malen und zum Kopieren braucht. Tintenfässer, feine Federn, die einige Mönche mit winzigen Messerchen schärften, Bimssteine, um das Pergament zu glätten, und Lineale, um die Zeilenlinien zu ziehen. Neben jedem Schreiber oder auch am oberen Ende der schrägen Schreibfläche eines jeden Tisches stand ein Lesepult, auf dem der zu kopierende Kodex ruhte. Festgehalten durch eine bewegliche Maske, welche die gerade abzuschreibende Zeile einfasste. Manche hatten auch goldene oder andersfarbige Tinten. Andere Mönche sah ich nur lesen oder sich Notizen machen, in Hefte oder auf kleine Täfelchen. Allerdings hatte ich keine Zeit, ihre Arbeit genauer zu beobachten. Denn schon eilte der Bibliothekar herbei. Ich bin Malachias von Hildesheim. Seid willkommen. Unwillkürlich erschrak ich. Seine Gestalt war hoch und seine Glieder wirkten trotz ihrer extremen Magerkeit groß und grobknochig. Und wie er da in seiner schwarzen Kutte mit langen Schritten rasch auf uns zukam, hatte er etwas Beunruhigendes, ja Unheimliches. Die Kapuze, die er noch nicht abgestreift hatte, da er gerade von draußen kam, warf auf sein bleiches Gesicht einen Schatten, der seinen großen melancholischen Augen etwas Schmerzliches gab. Tiefe Furchen in seinen Zügen kündeten von vergangenen, einstmals offenbar wilden und nun vom Willen gebändigten Leidenschaften. Wehmut und Ernst beherrschten sein Antlitz, und seine Augen waren so stechend, dass sie mit einem einzigen Blick tief ins Herz seines Gegenübers einzudringen und seine geheimsten Gedanken zu lesen vermochten, weshalb man ihr forschendes Starren kaum ertragen konnte und versucht war, ihm auszuweichen. Nachdem der Bibliothekar uns begrüßt hatte, führte er uns durch den Saal und stellte uns zahlreiche Mönche vor. Venantius von Salvemeck, Übersetzer aus dem Griechischen und Arabischen und großer Verehrer des Aristoteles. Des gewiss größten Gelehrten aller Zeiten. Benno von Uppsala, er beschäftigt sich mit Rhetorik und Grammatik. Berengar von Arundel, mein Adlatus. Almarus von Alessandria, er kopiert Bücher, die unserer Bibliothek nur leihweise überlassen sind. Patrick von Clonmacnois. Mein Meister bat, die Liste einsehen zu dürfen, die sämtliche Bücher der Bibliothek enthielt, und zog aus seiner Kutte jene Gläser auf kleiner, zweizackiger Gabel, die ich schon zuvor bei ihm gesehen hatte. Er hielt sie sich vor die Augen, während die Mönche ihn mit großer Neugier betrachteten. Dieses wunderbare Gerät war ihnen nicht bekannt, und es erfüllte mich mit Stolz, einen Meister zu haben, der etwas besaß, was Leuten, die in der ganzen Welt berühmt waren für ihr Wissen, solchen Eindruck machte. Aber sag mir, nach welcher Reihenfolge sind die Bücher hier aufgeführt? Die Ursprünge dieser Bibliothek liegen in der Tiefe der Zeiten. Und so sind die Bücher hier aufgeführt nach der Reihenfolge ihres Erwerbs, ob durch Kauf oder Schenkung. Das heißt, nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs in unsere Mauern. Schwer zu finden. Es genügt, dass der Bibliothekar sie kennt und bei jedem Buch weiß, wann es in die Bibliothek gekommen ist. Die anderen Mönche können sich auf sein Gedächtnis verlassen. Es klang, als spreche er nicht von sich selbst, sondern von einer anderen Person. In Wahrheit sprach er wohl von dem Amt, als dessen Diener und treuer Verwalter er sich begriff, jüngstes Glied einer langen Kette von Vorgängern, die ihr kostbares Wissen jeweils an ihre Nachfolger weitergereicht hatten. Verstehe. Wenn ich zum Beispiel etwas über das Pentagon Salomonis suchen würde, ohne bereits zu wissen, was es darüber gibt, so würdet ihr mir das Buch nennen können und es mir aus dem Oberstock holen. Gewiss. Wenn ihr wirklich etwas über das Pentagon Salomonis wissen müsstet. Bei diesem Buch würde ich allerdings lieber erst den Rat des Abtes einholen. Wie ich erfahren habe, ist kürzlich einer eurer Miniaturenmaler verschwunden. Der Abt hat mir viel von seiner Kunst erzählt. Könnte ich wohl die Handschriften sehen, die er ausgeschmückt hat? Adelmus von Otranto war noch jung und bemalte daher nur die Ränder der Manuskripte. Er hatte eine sehr lebhafte Fantasie und vermochte aus Bekanntem Unbekanntes und Überraschendes zu komponieren. Wie wenn man Menschenleiber mit Pferdeköpfen vereint. Aber seht selbst, hier sind seine Bücher. Niemand hat sie bisher angerührt. Seht, die Figuren einer verkehrten Welt, in welcher sich die Häuser auf Nadelspitzen erheben und die Erde über dem Himmel ist. Wo man auf dem Rücken einer Blaugans Sperber findet, die Fische fangen in einem Bach. Und Bären, die Falken am Himmel jagen. Und Krebse, die mit den Tauben fliegen. Und drei Riesen, die gefangen in einer Falle sitzen und von einem Hahn gebissen werden. Verba vana, aut risui apta, non loqui. Sprich keine leeren oder zum Lachen reizende Worte, sagte plötzlich jemand hinter uns. Wir drehten uns um. Der da gesprochen hatte, war ein greiser Mönch. Gebeugt von der Last seiner Jahre und weiß wie der Schnee, nicht nur an Kopf und Händen, sondern auch im Gesicht und sogar in den Augen. Offensichtlich ein Blinder. Seine Stimme hatte majestätisch geklungen und seine Glieder schienen mir trotz seines hohen Alters noch kraftvoll zu sein. Er fixierte uns streng, als könnte er uns sehen. Und auch in den folgenden Tagen sah ich ihn stets sich bewegen und sprechen, als wäre er noch im Besitz seines Augenlichtes. Doch der Ton seiner Stimme war der eines Mannes, der nur das innere Auge besitzt. Will sagen, die Gabe der Prophetie. Der ehrwürdige und weise Mönch, der da vor euch steht, ist Bruder Jorge von Burgos. Älter als jeder andere in diesem Kloster, ausgenommen Alinardos von Grotta Ferrata, ist er es, dem hier die meisten Brüder ihre Sündenlast anvertrauen, im Geheimnis der Beichte. Bruder Jorge, vor euch steht Bruder William von Baskerville. Er ist bei uns zu Gast. Ich hoffe, euch nicht erzürnt zu haben mit meinen Worten. Ich hörte Personen über lachhafte Dinge lachen und erinnerte sie an einen Grundsatz unserer Regel. Denn wie der Psalmist sagt, wenn der Mönch sich der guten Reden enthalten muss aufgrund des Schweigegebotes, so hat er erst recht, die üblen Reden zu meiden. Und wie es üble Reden gibt, gibt es auch üble Bilder. Und das sind solche, die Lügen verbreiten über die Formen der Schöpfung, indem sie die Welt verkehrt herum darstellen, als das Gegenteil dessen, was sie ist und sein muss und bleiben wird, von Säkulum zu Säkulum bis ans Ende der Zeiten. Unser Herr Jesus Christus bedurfte nicht solcher Narreteien, um uns den rechten Weg zu zeigen. Nichts in seinen Gleichnissen reizt uns zum Lachen oder zum Schaudern. Adelmus jedoch, den ihr heute als Toten beklagt, hatte Gefallen an den Monstern, die er sich ausdachte. Er genoss ihre Ungeheuerlichkeiten so sehr, dass er die letzten Dinge, deren materielle Figur sie doch sein sollten, aus den Augen verlor. Und er durchlief alle, ich sage alle Wege der Schändlichkeit. Und dafür hat ihn Gott zu strafen gewusst. Die Wege des Antichrist sind langwierig und verschlungen. Er kommt, wenn wir ihn am wenigsten erwarten. Er ist schon im Kommen. Vergeudet nicht eure letzten Tage mit Lachen über die albernen kleinen Monster mit scheckigem Fell und gewundenen Schwänzen. Nutzet die letzten 7 Tage. Am Vespergottesdienst, zu dem die anderen jetzt aufbrachen, nahmen wir nicht teil. Mein Meister entschied, dass wir uns noch in der Abtei umsehen müssten. So trafen wir am unteren Ende des Hofes, hinter der Schmiede, auch den Bruder Glasermeister. Nicolas von Morimont. Der Williams Augengläser bewunderte und erzählte, der Oberstock des Edifiziums ist in der Nacht irgendwie erleuchtet. Jedenfalls scheint aus den Fenstern an manchen Stellen ein flackerndes Licht. Viele haben sich schon gefragt, was das sein mag, haben von Irrlichtern gesprochen. andere von den Seelen der früheren Bibliothekare. Später, es dämmerte, ein kalter Wind kam auf. Später meinte William... So viel ist sicher. Jemand in dieser Abtei will die Mönche partout daran hindern, nachts in die Bibliothek einzudringen. Und viele haben es trotzdem versucht. Und das Verbrechen, das wir untersuchen, hat damit zu tun? Verbrechen? Je mehr ich darüber nachdenke, desto naheliegender scheint mir, dass Adelmo sich selber umgebracht hat. Aber warum sollte er sich umgebracht haben? Warum sollte ihn jemand anders umgebracht haben? In jedem Fall müssen wir Gründe suchen. Bislang kennen wir nur ein paar vage Andeutungen über eine besondere Beziehung zwischen Adelmus und Berengar. Wir sollten also den Bibliotheksgehilfen im Auge behalten. Während des Abendessens, das Refektorium erstrahlte im Schein großer Fackeln. Saß William neben dem Abt, und als es beendet war, stellte er William den Mönchen vor und dass er ihn gebeten habe, den Tod des Adelmus zu untersuchen. Dann standen die Mönche auf, um sich zur Komplett in den Chor zu begeben. So schritten sie über den Friedhof in langer Prozession zur Kirche. Wir gingen neben dem Abt. Zu dieser Stunde, nicht wahr, wird das Edificium verschlossen. Sobald die Diener das Refektorium und die Küche gereinigt haben, schließt Malachias eigenhändig beide Pforten und verriegelt sie von innen. Von innen? Und wo geht er dann hinaus? Zweifellos schläft er nicht in der Küche. Ich war plötzlich müde. Nur wie aus großer Ferne hörte ich Gesang und Stimmen. Azon, sieh, wer da drüben aus der dunklen Seitenkapelle kommt. Malachias. Merk dir die Stelle. Vielleicht ist da ein Gang, der zum Edificium führt. Unter dem Friedhof hindurch? Warum nicht? Am nächsten Morgen, im ersten Licht des neuen Tages. Ausgeschlafen, frisch und kein Gedanke mehr an die Bedrückungen des gestrigen Tages, überkam mich heiß das Glücksgefühl eines erneuerten Glaubens. Sacrificium meum, Deus, Spiritus contritus, cor contritum, et cum meato, Deus, non desiderat. Der Abt winkte dem Zellerar und stürzte mit den Mönchen zur Tür. William und ich folgten ihm. Der Himmel war klar und wolkenlos. Über Nacht hat es geschneit. Die weiße Schneedecke ließ das Gelände noch heller erscheinen. Hinter der Kirche, im Hof vor den Ställen, drängten sich Männer um den großen Bottich mit Schweineblut, der seit dem Vortag dort stand. Über den Rand des Bottichs ragte ein seltsam längliches Etwas. X-förmig und schief, als wären es zwei überkreuzte Stangen, wie man sie auf den Feldern in den Boden steckt und mit Lumpen behängt, um die Vögel zu schrecken. Es waren indes zwei menschliche Beine, die Beine eines kopfüber in den Bottich gestürzten Mannes.